Gitti und Chris fahren in das Haus seiner Eltern auf Sardinien. Sie sind ein junges Berliner Paar, das sich noch nicht ganz im Leben und in der Beziehung eingerichtet hat. Die Ferien auf der Insel werden zum Prüfstand der Gefühle. Und sie sind ein Spiel mit dem komischen Ernst der Liebe. Dann mach doch heute mal was Männliches und ich schaue, ob ich es überhaupt bemerke. Gott, fällt mir schon mal gar nichts ein. Gitti arbeitet in der Musikbranche. Chris ist Architekt mit großen Visionen, aber noch keinen Aufträgen. Gerade hat er von der Ablehnung seines neuen Bauprojekts erfahren. Warum traut er sich nicht, seiner Freundin von der Niederlage zu erzählen? Alle anderen wird zum fesselnden Kammerspiel über die Frage, wie weit man sich dem anderen zeigt, offenbart und entblößt. Maren Ade zieht die Spannung allein aus der Paarkonstellation. Aus den kleinen Kämpfen, hinter denen meistens große lauern. Gott, ist meine Fernsehzeit wieder vorbei? Verstehst doch gar nichts, du glotzt da nur drauf. Chris und Gitti finden sich plötzlich in einem Drama wieder, einer Mischung aus emotionaler Achterbahnfahrt und Seelenstriptease. Maren Ades Film ist ein Spiel mit Männlichkeit und Weiblichkeit, mit Bildern und Selbstbildern und Rollen. Sie trägt plötzlich Kleider und macht auf Weibchen und er legt mackerhaft den Arm um sie. Was lachst denn du? Weil du so schlecht spielst. Was? Mit dem Arm. Das hast du noch nie gemacht. Alle anderen gelingt eine Gratwanderung. Der Film ist zum einen das psychologische Drama eines Paares. Eine Art Szenen einer Ehe 2009. Eine Neuverfilmung von Ingmar Bergmans Beziehungsklassiker. Und gleichzeitig schafft er es, vom Spannungsfeld einer Generation zu erzählen. Einer Generation, die Gefahr läuft, in alte Männer- und Frauenbilder zurückzufallen und die dennoch den Anspruch hat, anders als alle anderen zu sein.